Kundgabe 3347. Empfangen durch Bertha Dudde am 26.11.1944. Hingabe an Gott. Unterstellen des Willens. Je hingebender ihr euch dem Willen Gottes einfügt, desto klarer werdet ihr auch seinen Willen erkennen. Denn er legt euch das Wissen darum ins Herz. Was ihr also nun wollet, wozu es euch drängt, das ist auch sein Wille, und darum wird euer Leben nun auch friedvoll sein, weil ihr nicht mehr zweifelt oder zögert, etwas auszuführen, sondern selbstsicher alles in Angriff nehmet. Denn der Wille Gottes ist in euch tätig, und dies wird sich stets äußern in Abgeklärtheit und Sicherheit. Die Hingabe an Gott ist also Vorbedingung für einen friedlichen Lebenswandel, für ein Erdenleben, das im seelischen Gleichgewicht, in Zufriedenheit und fröhlicher Ruhe zurückgelegt wird. Denn dann richtet Gott dieses Leben. Er führt den Menschen und er lohnet die Hingabe an ihn mit seiner fürsorglichen Liebe, die das Erdenkind nun immer umgibt. Wer seinen Willen Gott aufgeopfert hat, der nimmt alles auch als Sendung Gottes entgegen. Er lehnt sich nicht auf, denn in ihm ist die feste Überzeugung, dass es gut ist so, wie es Gott bestimmt, weil er ja gleichen Willens ist und dem göttlichen Willen nicht mehr widerstrebt. Und diese Übereinstimmung seines Willens mit dem göttlichen Willen ist auf Erden schon kraftspendend, denn es öffnet sich der Mensch bewusst seiner Liebeausstrahlung, die immer dann ihn beglücken wird, wenn der Mensch sich Gott hingibt im Gebet. Dann kann Gott selbst in dem Menschen wirken. Sein Wille kann den Willen des Menschen antreiben zu geistiger Arbeit. Und alles, was der Mensch nun tut, ist Wirken Gottes im Menschen, der darum wirksam werden kann in ihm, weil der menschliche Wille ihm kein Hindernis mehr entgegensetzt. Und dann ist der Mensch jeder Verantwortung enthoben. Er muss gut sein. Er muss sich zur Höhe entwickeln. Er muss geistige Erfolge verzeichnen können, auch dem Mitmenschen gegenüber. Denn all sein Wollen, Denken und Handeln entspricht dem Willen Gottes, weil er ihm seinen Willen hingegeben hat, aus innerem Antrieb und unbeeinflusst. Dann hat der Mensch auf Erden schon sein Ziel erreicht. Er hat sich Gott unterstellt und seinen einstigen Widerstand völlig aufgegeben. Er geht keinen Schritt allein, sondern immer mit Gott, der ihn nun einführet in sein ewiges Reich. Amen.